zeigen, dass ich kille, ja, ich weiß, weil ich spinne. Also muck nicht, bitte steche in deine Rippe oder willst du die Mitte, ja. Baba Flow, wieder mal zum Beat, ja, der Bitter ist ein Cheat, keine Tara von der Geht, hat die Speed, Buddy sieht gut aus, mon ami. Meine Stadt ist voller Assis, meine Stadt ist voller G's und ist überall Blowlist und Hoodies am Rennen, weil alle Gesichter sie wieder erkennen. Doch Hunde, die bellen, sie beißen und sich, wir sind Löwen, die flöten, sonst jagen wir dich. Cool, die Hafe immer ist und bleibt die Family. Was sie reden, sind nur Hater, ja, ich kenne sie. Ich sind die Millen, ja, gib mir Paradies, will die Millen, ja. Für Mama zähl ich die Millen, ja. Bruder, ich dafür scheine und ich schreibe für die Millen, ja. Ja, ich flow wie der Killer will, 10 Millen Dicker, dafür hol ich meine Seele. Am Ende will ich Para sehen, diesen Weg zieh ich durch, Bruder, weil ich ja keinen Namen geh. Aber Bre sagt mir, was man holen kann, geht es um die Fam, sind auch die Pistolen dran. Es macht bam, bam, bam, kein Messer, wird besser und besser und besser und besser. Ja, ich baller, aber baller Mero, dieser Motherfucker bin der Baba, guck mal, Jabba ist der Mero auf dem Cover von Spotify, ich hol dir eins, Para in die Story rein, wie Kobe Bryant, mein Flow barbarisch, check bei diesem Wein, ficker eure Shows, der Plan, ich hol sie ein. Du, die andere ist kein Gehen, Gehen, Gehen. Unser Weg sind die Millen, ja, gib mir Para, ich will die Millen, ja. Mama, take